Nun hat auch der Preußenkönig Friedrich II., genannt der Große, seine Lieblingshunde mit Sie angeredet, diese auf der Terrasse von Sanssouci in Potsdam bestatten lassen und später dann seine eigene Gruft gleich daneben erhalten. Er ruht dort mit seinen Lieblingshunden. Biche, Alcmene, Tisp, Superb, Pax und Hasenfuß. Falls Archäologen in 10.000 Jahren Sanssouci ausgraben werden, glauben Sie dann, einen großen Schamanen gefunden zu haben? Wir haben Skatteholm auch deshalb als letztes Beispiel gebracht, weil es einmal mehr illustriert, dass unsere Schamanenbrille auch Gefahren birgt. Denn sie reproduziert ein Geschlechterstereotyp, das implizit unterstellt, Frauen könnte in der Vorgeschichte allenfalls im spirituellen Kontext eine ausgezeichnete Stellung zukommen. Die Option, dass es sich um eine weltlich-politisch bedeutende Frau handelte, kommt damit gar nicht in den Blick. Eine Schamanin scheint vorstellbar, eine Anführerin eher nicht. Aber warum sollte die Dame aus Grab 22 in Skateholm, die ja als auf den Geweihen thronend beschrieben wird, nicht der Chief, die Häuptlingin eines Stammes gewesen sein? Es war wiederum Marek Zwelebil, der in diesem Kontext auf eine Studie aus dem Jahr 1989 hingewiesen hat, in der Trinette S. Constanze Westermann und Raymond R. Newell die Skateholm-Gräber auf Limb Lateralization hin untersucht hatten, also ob körperliche Arbeit zur stärkeren Ausbildung einer Körperseite geführt hatte. Es zeigte sich, dass Frauen, deren Grab für einen hohen sozialen Status sprach, einen symmetrischeren Körper hatten, also weniger hart gearbeitet hatten, als Frauen mit einem niedrigeren sozialen Status. Bei den Männern war es umgekehrt. Da zeigten die höheren sozialen Ränge eine stärkere Lateralisierung. Zwelebil bringt als eine mögliche Erklärung die These ins Spiel, dass wir es mit einer matrilinearen Gesellschaft zu tun haben könnten, in der sozialer Status in der weiblichen Linie weitergegeben wird. Ein bedeutendes Grab einer Frau in der Vorgeschichte sollte also nicht automatisch als das einer Schamanin interpretiert werden. Nun sollten wir gewappnet sein, uns anzusehen, wer da wirklich im Grab von Bad Dürrenberg liegt.